Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Magic Taverne. Ich bin Giuliano. Ich bin der Sigi. Und diese Woche decken wir die Pro Tour in Sydney ab, die ja dieses Wochenende stattgefunden hat. Mhm. Leider zu ein bisschen unmenschlichen Zeiten für uns. Es ist halt leider Sydney und die Zeitverschiebung existiert. Deswegen, es war zwar unschön, dass die immer um 1 Uhr nachts angefangen hat. Ja, ein Spiel, ich glaube von Scott Burgers oder so, war ein Spiel um 5, hast du gemeint? Ja, also da bin ich dafür aufgeblieben, aber das sollte ich nicht so oft machen. Ja, das ist egal. Nichtsdestotrotz, wir haben uns die im Nachhinein angeschaut, die Matches, vor allem das Finalspiel, war ja einfach nur brutal. Das war richtig krass einfach nur. Ja, also nicht brutal im Sinne von, dass es knapp war, so viel können wir sagen. Nee, das nicht, aber das war einfach, eigentlich war das eine Opferung. Das war kein Match, das war eine Opferung. Ja, stimmt. Ja, der Gewinner, beziehungsweise die Finalisten selber waren Lucas Blowhorn und Owen Turtenbald. Lucas Blowhorn hat dann gewonnen. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Ein tatsächlich sehr fähiger und talentierter Spieler aus der Tschechischen Republik, wenn ich mich recht erinnere. Und der war eigentlich die ganze Season schon gut unterwegs. Und jetzt hat er einen Pro-Tour-Win bekommen, definitiv verdient. Und sein Deck ist auch richtig gut, aber das schauen wir uns später an. Genau. Owen Turtenbald selber hat den Play of the Year bekommen, 2015-2016. Dazu auch mal Glückwunsch, auch wenn er das wahrscheinlich nicht anhört, aber sehr wurscht. Man kann ja trotzdem Glückwünsche aussprechen. Denn er ist nichtsdestotrotz ein sauguter Spieler. Oh ja, extrem. Und wenn man sich die Matches anschaut von ihm, was ich wirklich empfehlen würde, einfach mal ein paar Matches anzuschauen von den Top 8 Leuten, wie die gespielt haben auf der Pro Tour, das ist brutal. Also da kann man richtig viel lernen, definitiv, wie die spielen und allgemein, was hinter den Decks steckt. Weil wenn man sich mal einen die Decks anschaut, was wir jetzt dann auch machen werden natürlich, da sind Sachen drin, wo ich am Anfang gedacht habe, warum ist das denn drin? Oder das ist doch nicht playable auf einer Pro Tour. Aber der Erfolg gibt ihnen recht. Das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen. Und da können wir eigentlich gleich anfangen. Ja, und wenig überraschend, das erste Deck, über das wir heute reden werden, ist auch gleich das Gewinnerdeck von eben Lucas Blohorn. Das ist Black-White Control. Ja, Control hat eine Pro Tour gewonnen. Ja, noch gleich mal vorweg, Band Company war natürlich auch vertreten, hätte das gedacht, hat aber gar nicht mal so krass performt. Mhm. Also du hast gemeint, 25% hat das ausgemacht, der ganzen Pro Tour, sowohl in den Top 8 als auch überhaupt in den ganzen Decks, die vorkamen. Also es ist ein starkes Deck, wirklich. Also Vargas selber hat auch Band Company gespielt und auch richtig gut, weil es einfach Vargas ist. Aber an sich ein gutes Deck, hat trotzdem verloren gegen Control. Mhm. Und ja, also wir hatten ja in den letzten Folgen gesagt, Band Company ist krass unterwegs. Klar, es war das meistgespielte Deck, so von der Prozentzahl her. Aber verglichen mit zum Beispiel, wie es jetzt bei den SCG Opens war, wo Band Company teilweise über die Hälfte des Metagames war, ist das hier doch schon deutlich, ich sag mal, zurückgedreht. Und man sieht, dass viele Leute eben eine Menge Arbeit geleistet haben und Wege gefunden haben, wie sie, zumindest ihrer Meinung nach, Band Company besiegen konnten. Man muss aber auch dazu sagen, auf diesen Openings sind ja Unmengen an Leute dabei. Wirklich fast Tausende teilweise bei den Openings. Und das sind ja alles ganz normale Menschen, die einfach nur versuchen wollen, irgendwie in die Pro Tour reinzukommen, weil es ja Geld gibt, wenn man in der Pro Tour sehr weit kommt. Allgemein gibt es einen guten Status, wenn man überhaupt mal in die Pro Tour reinkommt oder in den Opens sehr gut abschneidet. Ja. Und natürlich wollen dann die meisten auf Nummer sicher gehen und spielen dann Band Company. Mhm. Man muss dazu sagen, die momentanen Standard-Decks sind keine Decks, die man sich einfach kaufen kann nach Liste und einfach so zocken kann, wenn man kein guter Spieler ist. Ja. Man muss nämlich auch dazu sagen, das sind Decks, man muss wirklich nachdenken und überlegen, ist das jetzt ein kluger Spielzug, wenn ich jetzt Romokas Command aktiviere oder fresse ich, was jetzt kommt und mache das später, um ihn nochmal zu überraschen. Oder wie auch immer. Und das sieht man einfach auch eben an den Decks, die vertreten sind. Die meisten Pros sind ja sowieso von vornherein ja eingeladen. Also wenn man eine Pro Tour gewinnt oder in einer bestimmten Platzierung kommt, wird man auch automatisch in die nächste eingeladen. Und diese Leute spielen kein Band, außer Vargas. Er hatte einfach Bock drauf, denke ich mal. Aber die meisten spielen einfach nicht das, was man erwartet, eben weil man es nicht erwartet. und weil es gute Spieler sind, die sich richtig viele Gedanken machen. Und hinter den Spielern steckt ja auch noch ein Team. Also es ist ja nicht so, dass es ja Einzelgänger sind. Ja, definitiv. Und das Team macht eine ganze Menge aus. Wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel Team Channel Fireball, wo ja auch Louis Scott Vargas dabei ist, das hat ein ganz anderes Deck jetzt hier zur Pro Tour gebracht, nämlich unter anderem Blue-Black Zombies. Und wenn ich mich recht erinnere, der Grund, warum Louis Scott Vargas jetzt Band Company gespielt hat, war teilweise, dass er sozusagen der Spieler war, der sich in Anführungsstrichen aufgeopfert hat während dem Testen und Band Company gespielt hat. Und dann hat er aber gesehen, verdammt, ich spiele dieses Deck und ich gewinne die ganze Zeit. Also hat das einfach mal zur Pro Tour mitgenommen. Ja, natürlich zum Leid seiner Mitkollegen, würde ich mal sagen, die gegen Band Company anscheinend dann doch keine Chance hatten. Mhm. Vor allem nicht gegen die Top-Decks. Ja, und da fangen wir einfach mal an, bevor wir weiter um den heißen Brei drum reden. Oh ja. Das Gewinnerdeck, White-Black Control. Tatsächlich ein Control-Deck und tatsächlich eine Farbkombination, die man da oben gar nicht erwartet hätte, denn es fehlt Grün, es fehlt Emrakul, alles, was so meme-artig ist, sage ich mal, fehlt einfach. Ja, Liliana ist trotzdem dabei. Aber Liliana ist auch verdammt gut. Also wir haben uns, da müssen wir uns eigentlich fast schon entschuldigen, wir haben uns einfach komplett geirrt, was Liliana anbetrifft, denn wir haben einfach komplett außer Acht gelassen, wie stark eigentlich so ein 3-CMC oder ein Turn 3 Planeswalker-Drop ist. Mhm. Man muss nämlich überlegen, in Turn 3 einen Planeswalker droppen. So, das ist erstmal ein gefährliches Target, weil diese Planeswalker einfach immer stark sind. Egal, ob die Fähigkeiten nicht so stark sind gegenüber einem anderen Planeswalker oder nicht. Absolut. Also muss der Gegner jetzt in Turn 4 oder sagen wir mal in seinem Turn 3 jetzt überlegen, Mist, ich habe jetzt vielleicht 3 Mana, was mache ich jetzt damit? Bolte ich jetzt praktisch Liliana weg? Oder gehe ich auf sie drauf? Oder baue ich mein Board State aus, damit ich Liliana überleben kann? Oder was auch immer. Und das bringt einen in so eine Zwickmühle, aus der man gar nicht mal so leicht rauskommt. Das ist wahr. Vor allem durch ihre Plus 1 wird das Ganze ja noch schwieriger für den Gegner gemacht, weil selbst wenn er jetzt, sage ich mal, in Turn 2 seinen Sylvan Advocate oder so rausgehauen hat, dann benutzt man einfach das Plus 1 von Liliana, wenn sie reinkommt. Und der Sylvan Advocate greift erstmal für 0 an. Ja, also die schützt sich ziemlich gut selbst für 3 CMC. Klar, im Late Game bringt Liliana ehrlich gesagt fast gar nichts außer ihre Minus-Ability, um halt irgendwie den Friedhof zu cyclen. Aber ja, das ist einfach ein saustarker First Drop, sage ich mal. Also Early Drop. Was auch sehr bemerkenswert war zu Liliana, dieses White-Black-Control-Deck hat tatsächlich eine ganze Menge Games dadurch gewonnen, dass Liliana geultet hat. Und es gab, wenn ich mich recht erinnere, ein Match, wo tatsächlich jemand Emrakul gecastet hat und dann gestorben ist oder conceded hat, weil er mit Emrakul selbst nicht mal durch diese Zombie-Armee durchspielen konnte. Also er hat den Gegner übernommen und hat ihm trotzdem nichts gebracht. Ja, genau. Oh mein Gott. Das ist heftig, ja. Also das Spiel habe ich jetzt nicht gesehen, aber wenn man sich das schon so anhört und vor allem wenn man, also das will man eigentlich auf einer Pro Tour fast eigentlich gar nicht sehen, das dürfte für viele ordentlich Salz sorgen, dass man mit einer Ult von dem Planeswalker gewinnt. Weil normal spielt man Planeswalker nie für ihre Ult. Ja. Weil das ja viel zu lange dauert normal und ja, dann macht man es einfach. Das ist schon erstaunlich. Absolut. Ich meine, sonst gibt's aber eigentlich gar nicht so viel zu dem Deck zu sagen. Also, die Kreaturen sind so ungefähr die üblichen Verdächtigen. Kalitas, Everson, eine Linvala, was ganz nett ist. Von den Spells her, vielleicht bemerkenswert, 2 Hallowed Moonlight im Main Deck. Also, der hat mit deutlich mehr Band Company gerechnet. Gar nicht, also, nicht nur das. Man muss auch überlegen, alles, was auch aus dem Friedhof rauskommt. Heißt, würde jemand irgendwie aus dem Friedhof raus ein Emrakul wieder herholen wollen oder was auch immer er rausholt, oder Liliana-Ult. Stimmt. Ja, Liliana-Ult kann man damit auch verhindern. Also im Grunde genommen, man kann verhindern, dass für einen Turn eben diese Zombies rauskommen. Und das kann auch ein guter Counter sein. Und der hat wahrscheinlich auch damit gerechnet, dass sowas kommt. Beziehungsweise er hat überlegt, okay, wie oft würde ich das einsetzen können? Ziemlich oft. Mit den Decks, die gerade kursieren. Also packe ich es rein. Ja, und selbst wenn er nicht viel damit machen könnte, wäre es immer noch ein 2-Mana-Instant-Card-Draw, was jetzt nicht furchtbar ist. Außerdem mit Hallowed Moonlight kann er die Spider-Tokens von Ishkana auch verhindern. Stimmt, ja. Das ist auch ziemlich wichtig eigentlich, um eben diese kleine Win-Condition von Ishkana aufzuhalten. Mit consistent Damage. Ja, ansonsten, wie du schon gesagt hast, die üblichen Verdächtigen. Grasp of Darkness, Transgress the Mind, Ultimate Prize, Anguished Unmaking, Rid the Bones, ist ja ein Control-Deck mit Schwarz. Das heißt, Rid the Bones muss eigentlich fast rein. Ja. Ruinous Path, Languish und nochmal drei Planeswalker, Obnixilis und Zorin, was auch total legitim ist. Ja, gute Planeswalker eben fürs Late-Game, weil im Late-Game braucht man Liliana jetzt auch nicht mehr droppen unbedingt. Mhm. Außer noch, also man kann sie natürlich droppen. Wüsste jetzt nicht, warum man es nicht tun sollte, aber ja, klar, Obnixilis oder Zorin sind die besseren Drops. Genau, eine Sache, die noch sehr interessant ist an diesem Deck, ist viermal Forsaken Sanctuary, also das White Black Tapland. Ja, das ist mir aufgefallen, dass er tatsächlich vier normale Tapländer spielt. Also das sind einfach diese Double Lands, die getappt ins Spiel kommen. Das war's. Ja. Und er hat im Grunde genommen, dadurch, dass er ja noch, glaubt, dieses Shambling Wend, ist es das? Ja, das Manland. Genau, kommt halt auch getappt ins Spiel. Das heißt, 8 Mana von 26, also guten Viertel von seiner Mana-Base, sind Slowlands. Mhm. Und trotzdem stört ihn das nicht. Beziehungsweise, es hat ihn natürlich nicht gestört, er ist ja Erster geworden. Also, das ist schon erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich würde zum Beispiel solche Double Lands tatsächlich niemals reinbauen, wenn ich eine bessere Alternative hätte. Aber in dem Fall war das anscheinend die bessere Alternative. Ja. Es ist halt so, dass die Enemy-Color-Decks zurzeit nicht den Double-Land-Support von den Allied-Color-Lands haben. Wir haben keine Battle-Lands und keine Shadow-Lands. Deswegen muss man sich halt da irgendwie Abhilfe schaffen. Und klar, in einem Aggro-Deck ist das stellenweise sozusagen der Unterschied zwischen, ob man das Spiel gewinnt oder verliert, ob jetzt das eine Land getappt oder nicht getappt ins Spiel kommt. Aber bei einem Control-Deck wird er sich wahrscheinlich gedacht haben, er kann das Spiel langsam genug machen, damit er es sich leisten kann, diese Double Lands zu spielen. Und weil er halt von den Mana-Kosten doch, ich sag mal, einigermaßen schwierige Sachen hat, also sehr, sehr viel Double Black eben mit Grasp of Darkness und Liliana und Ruinous Path und Languish und so weiter und so fort. Im Grunde genommen ist fast alles Double Mana, aber also auch diese Double Mana, also weiß-schwarz, muss er ja auch irgendwie herkriegen. Ja. Und er hat Everson und Linvala, die beide auch noch Double White haben. Das heißt, er kann sich im Endeffekt nicht nur auf Basic Lands verlassen. Und da kommt halt das Forsaken Sanctuary dann ins Spiel. Zu Shambling Wend, das kann man ein bisschen anders sehen. Wenn ich mich recht erinnere, hat ein Pro-Spieler behauptet, dass Shambling Wend tatsächlich eine der besten Kreaturen in Standard ist. Eben durch den 2-3 Buddy, der ja im Endeffekt bei vielen anderen Kreaturen sehr beliebt ist, der dann auch noch Lifelink hat, also dir noch mehr hilft, am Leben zu bleiben. Ja, und man darf auch nicht vergessen, das Ding ist an sich eine Flash-Kreatur. Denn ja, klar, der Gegner, also ein Pro-Spieler sieht, okay, der hat einen Shambling Wend, spiele ich drumherum, greife ich an und riskiere, dass er das Ding jetzt rausholt. Lohnt es sich, dass ich überhaupt angreife, wenn er das Ding rausholen kann? Also das ist schon eine gewisse Bedrohung für den Gegner. Sowas. Absolut. Eben auch durch den Lifelink. Also klar, vor allem in Constructed zählt eher so der letzte Lebenspunkt. Aber in so einem langen Spiel, vor allem wenn man Control will, dann ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man einfach die Oberhand behält, indem man mehr Leben hat als der Gegner. Genau. Das ist halt auch wieder ein schönes Beispiel für, ich sag mal, Coincidental Life Gain. In dem Sinne, dass du einen guten Effekt kriegst, nämlich die 2-3 Creature, der dir dann auch noch Life Gain gibt. Und das macht's dann halt wirklich gut. Vor allem eben in diesem Control-Deck, wie du schon gesagt hast. Genau. Ansonsten ist alles dazu gesagt. Wir können uns vielleicht das Sideboard noch anschauen. Er hat in einem Game, meine ich, die Lilianas rausgehauen und dafür die Gideons rein. Kann gut sein. Ja, das meine ich, weil, keine Ahnung, ich habe da jetzt nicht genau aufgepasst. Aber ja, der hat viermal Gideon drin, Infinite Obliteration. Auch ganz wichtig, dazu kommen wir gleich, wenn wir über das Match reden selber. Mhm. Anguished Unmaking, wahrscheinlich auch gegen, keine Ahnung, irgendwas, was nicht in den Friedhof soll. Ja, falls er halt noch mehr von denen brauchen sollte. Genau, Ultimate Prize nochmal, Transgress the Mind, Duress, der allseits beliebte Discard-Effekt, und sonst Deadweight. Ja. Ja, das war's. Also recht konsistent, würde ich mal sagen, was Removal angeht. Definitiv. Und hat Control auf jeden Fall verdient, den Namen. Genau, sollen wir uns, bevor wir über das Match reden, nochmal das Gegnerische anschauen? Nee, ich würde sagen, machen wir das einfach jetzt gleich. Also, falls ihr euch das noch anschauen wollt, dann gibt's jetzt eine Spoilerwarnung. Hört einfach für die nächsten so 2 Minuten oder so nicht hin. Okay. So. Das Finale der Pro Tour Sydney. Ja, wie gesagt, Lukas Blochan hat gewonnen. Es war nicht mal knapp. 3-0 wurde Owen Turtenwald einfach auseinandergenommen. Man kann es wirklich nicht anders beschreiben. Vor allem das dritte Game war nur noch eine einzige Zerstörung. Ja, also man muss dazu sagen, in den ersten 2 Games hat er sowieso schon komplett dominiert. Der Turtenwald hatte überhaupt keine Chance gegen das, was er aufgebracht hat an Removal, verdammt nochmal Liliana und sämtlichen anderen Zeug. Das dritte Game ist aber eigentlich fast schon das salzigste an allem. Mhm. Der hat nämlich die Infinite Obliteration reingeholt, denn Turtenwalds Win Condition ist unter anderem ja eben Emrakul. Denn sein Deck, hast du gemeint, kann man eigentlich eher als Turbo Emrakul bezeichnen. Ja. Weil er geht einfach komplett auf das Viech. Und ja, ich glaube, das war sogar Turn 3. Hat er ihm eben den mit Infinite Obliteration den Emrakul rausgesnackt. Und davon waren, glaube ich, 2 auf seiner Hand. Ja. Das heißt, er hat einfach erstmal 2 Karten an der Hand verloren und nochmal eine im Deck. Das heißt, tschüss Emrakul, mhm. Win Condition. Und der Rest war dann auch noch GG, weil ich glaube, da lag auch noch Liliana, weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr genau, aber ich weiß, im dritten Game hatte er ziemliche Probleme mit den Ländern. Turtenwald? Ja. Ja, das kommt auch noch dazu, also das war nur noch komplette Vernichtung. Also, wenn ihr euch das anschaut, ja, so spannend ist es nicht, aber es ist sehr spektakulär. Definitiv. Ja, und dann würde ich sagen, das war's dann auch zu dem Match. Also, Spoilerwarnung ist vorbei. Ab hier kann's wieder normal weitergehen. Genau. Jetzt gehen wir aber zu dem zweitplatzierten Deck, würde ich mal sagen. Oder willst du was anderes anschauen? Ich hätte gesagt, das heben wir uns eher so für den Schluss. Interessantes Deck. Okay, und dann machen wir mit was anderem weiter. Ja. Das nächste Deck, das wir haben, es hat leider nicht Top 1 geschafft, war aber eins der Decks, die 9-1 in Constructed gegangen sind, nämlich Blue Red von Pedro Carvalho, einem Portugiesen, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist einfach ein cooles Deck. Er spielt Thermo Alchemist, er spielt Thing in the Ice und vor allem er spielt Fevered Visions 4-mal. Ja, und was soll man dazu sagen? Das ist einfach erstaunlich, dass so ein Deck überhaupt auf der Pro Tour auftaucht. Mhm. Dadurch, dass die Farbkombination auch gar nicht mal so stark ist momentan. Und dann auch noch sowas spielt, eben wie ein Thermal Alchemist. Also sowas wie, sagen wir mal, wie ist denn das? Der Eldrazi, der für ein... Du kannst ihn für einen Schaden tappen. Und wenn du ein Colorless-Ding... Nettled Rone. Nettled Rone, genau. Das Ding hat ja auch teilweise Spiele gewonnen, weil das Ding einfach so unglaublich nervig war. Ja. Dasselbe jetzt nochmal, nur mit eben Sorceries und Instants. Also besser. Also besser, vor allem, weil er der bessere Buddy ist mit 0-3 für 2 Mana. Also absolut gut. Und ja, Thing in the Eyes. Gut, an sich eine gute Karte. Irgendwie dann doch zu langsam, viel zu leicht aus dem Spiel zu nehmen. Ja, außer in diesem Deck. Außer in diesem Deck. Denn im Grunde, es spielt eine Menge billige Control-Spells, das heißt, die Counter kommen schnell runter vom Thing in the Ice und dazu kriegt es die ganze Zeit seine Hand wieder voll, eben durch Fevered Visions oder durch Länder, wie zum Beispiel Gyreach Sanitarium. Ja, oder Tormenting Boys, was auch weitergehend eine Aktivierung ist für Fiery Temper zum Beispiel. Also, ganz gute Combo eigentlich, würde ich mal sagen. Definitiv. Und eine Karte, die cool ist in diesem Deck, ist Collective Defiance, eben die 3 Mana, 2 davon rot, Escalate Rare aus Eldritch Moon mit den 4 Damage an der Kreatur, den 3 Damage an dem Gegner und dem Wheel of Fortune Effekt. Und der kann in so einem Deck doch durchaus nützlich sein. Eben vor allem mit so ja Madness-Spells wie halt eben Fiery Impulse, wie heißt es? Fiery Temper. Genau. Jo, also das Deck an sich ist jetzt nichts Besonderes. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das überrascht mich, dass es drin ist. Weil an sich macht es Sinn, es ist gut durchdacht, es tut genau das, was es tun soll, und zwar das konsistent. Wenn man sich auch das Sideboard anschaut, gut, da ist Nahiri's Wrath dabei. Das ist eine Karte, die würde ich eher im Limited hochstufen, aber im Constructed, das ist eher so ein Last Resort, würde ich mal sagen, weil es eben nur Kreaturen trifft. Ich weiß es nicht, die Sache bei dieser Karte ist, also einerseits ist Enabled Madness und andererseits, das ist ein zwar etwas conditional, aber im Endeffekt ist das ein 3-Mana Wrath of God-Effekt. Und fast einer der einzigen anderen 3-Mana Wrath of God-Effekte, die ich kenne, ist Toxic Deluge. Und das ist ein absolutes Staple in fast jedem schwarzen EDH-Deck. Ja, aber Toxic Deluge muss man halt mit, kann man mit Leben zahlen. Ist wesentlich einfacher als eben Discard X Cards. Ja, das aber ist eben die Sache. In diesem Deck hast du die Karten ja. Ich meine, 4-mal Fevered Visions. Ja, okay. Das könnte schon hinhauen. Müsst man sehen, ob das funktioniert. Ja, also 9-1 ist ein starkes Argument dafür, dass es funktioniert. Ja. Dann noch der Bedlam Reveler. Da haben wir auch, glaube ich, sehr viel geredet drüber. Der ist einfach gut. Im Endeffekt, gar nicht mal jetzt auf die Karte eingehen, ihr könnt ja selber nachschauen, wahrscheinlich kennt ihr den sowieso, ist es für 2 rote Mana ein 3-4 Buddy, der im Grunde genommen sagt, zieh 3 Karten. Ja. Und das ist verdammt gut. Das ist richtig verrückt. 3-4 für 2 Mana mit Prowess und 3 Karten ist einfach nur absoluter Wahnsinn. Und in dem Deck, eben auch wieder dadurch, dass wir 27 Spells haben, ist es nicht schwer, die Condition dafür, dass er nur noch 2 Mana kostet, zu erfüllen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, gut, Gold Knight Castigator ist auch ganz interessant hier. Ja, eben durch die durch den harten Beatdown, würde ich mal sagen. Er will einfach, wenn er sieht, okay, ich muss noch schneller sein und ich brauche den jetzt drin, damit ich einfach noch schneller bin und der Gegner haut mich gar nicht so stark, dann kann man den raushauen. Ja. Aber ansonsten, ich habe von der Combo gelesen, ich habe es aber noch nie spielen sehen, Gold Knight Castigator mit dem Donate, dem roten Donate. Ah ja, Harmless Offering. Genau, eben den Gold Knight Castigator dem Gegner geben, ihm dann einfach irgendwelche Bolts ins Gesicht drücken und dann kriegt er einfach das Doppelte. Oh Mann. Das ist auch ziemlich saftig eigentlich. Das ist cheeky. Ja, eine andere Karte hier im Sideboard ist der Weaver of Lightning, der im Endeffekt hier so ein bisschen wie der Thermo Alchemist ist, nur dass er halt nicht am Gegner Schaden macht, sondern an Gegnerkreaturen. Der ist... Was ich zu dem hier sagen will, ist, der ist gar nicht mal so jetzt spannend in dem Deck hier. Wo er wirklich spannend ist, ist in Limited. Der hat sich, das war eine der großen Überraschungen für mich bei der Pro Tour im Limited-Teil, wie unglaublich gut dieser Weaver of Lightning war. Ja, also den Teil habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich kann es mir schon durchaus vorstellen, denn ein Limited-Format, vor allem momentan, ist einfach sehr kreaturenlastig, weil man gewinnt einfach nur mit Kreaturen. Man kann da nicht irgendwie auf irgendwelche Spells kombonen, weil es einfach limited ist. Ja, und wenn man damit einfach Kreaturen weghauen kann vom Gegner und das Feld freiräumt, warum nicht? Genau. Also echt gute Karte, aber viel mehr gibt's eben zu diesem Deck jetzt auch nicht zu sagen. Coole Sache, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber machen wir mal weiter mit dem nächsten Deck. Und das ist ein spannendes Deck. Nämlich Blue-Black Zombies. Die Liste, die wir uns jetzt anschauen, ist von Andrei Strasky, aber da gab es noch einige andere, weil, wie gesagt, war ein sehr beliebtes Deck bei der Pro Tour und ich will meinen, nicht ohne Grund. Ja, auf jeden Fall. Also, man hat ja schon bei Innistrad darauf gewartet, dass endlich mal Zombies spielbar sind. Mhm. Jetzt sind sie eben spielbar durch den Cryptbreaker zum Beispiel, der One-Drop für Zombies und anderen Karten. Und wenn man sich die Liste auch anschaut, ist es eigentlich auch nichts, sage ich mal, Erstaunliches. Also nichts, ja, was man nicht erwarten würde. Eben der Cryptbreaker, Relentless Dead, also ein guter One-Drop, ein guter Two-Drop. Dann Priced Amalgam und Haunted Dead, was ziemlich gut eigentlich zusammenspielt. Definitiv. Und eben dann noch der Voldaren Pariah. Der wundert mich jetzt ein bisschen, aber wenn man so drüber nachdenkt, was das Deck da eigentlich macht, eben Zombies erschaffen, dann ist das locker machbar mit dem Voldaren Pariah. Dann haben wir ja noch, wenn man sich vorstellt, okay, wie kriege ich diesen Voldaren Pariah für 3 Mana aufs Board? Ganz einfach, wir hauen Collective Brutality raus und im besten Fall kriegen wir damit 2 Voldaren Pariahs raus, weil wir vielleicht so viel Mana haben im Late Game. Ja. Und dann tut es auch noch richtig weh. Aber das ist jetzt eher Traumdenken, würde ich sagen. Es reicht schon, wenn das Ding einmal reinhaut. Jo, und ich meine, das Zombie Tribal spielt ja immer damit, dass die Kreaturen irgendwie aus dem Friedhof zurückkommen können. Und das macht Voldaren Pariah natürlich umso besser. Ich meine, wenn du hergehst und einfach deine Prized Amalgams oder so an Voldaren Pariah opferst und dann noch irgendwas anderes aus deinem Friedhof wiederholst, dann kannst du halt einfach diesen Effekt, dass du 3 Kreaturen opfern musst, komplett negieren. Und das ist schon richtig extrem. Ja, das auf jeden Fall. Was nicht verwundert, bei den Spells natürlich Liliana. Top in diesem Deck. Ja. Also passt perfekt rein. Dann, ja, Dark Salvation. Auch eine Karte, die für, sagen wir mal, nicht Salz sorgt, aber viele Leute verstehen gar nicht, wie die funktioniert, beziehungsweise lesen sie falsch. Dabei verstehe ich gar nicht, wie man die falsch lesen kann, da die, sag ich mal, der Wortlaut bei Magic-Karten eigentlich sehr strikt und sehr genau ist. Absolut. Also ich lese jetzt einfach mal vor. Target Player puts X 2-2 Black Zombie Creature Tokens onto the Battlefield. So, wir gehen jetzt mal langsam durch, einfach damit die Karte klar wird. Target Player, so, man sucht sich's aus, der Gegner oder ich? Sagen wir mal, ich tue jetzt diese Zombies aufs Spielfeld. Jawohl. So, wir haben jetzt 3 Zombies, sage ich mal. Then, up to one target creature gets -1/-1 until end of turn for each zombie that player controls. So. Target creature, das heißt neues Target aussuchen. Mhm. Und until end of turn for each zombie that player controls. Das ist der Punkt, wo es viele verwirrt, weil viele sagen, ja, der Typ, der die Zombies kontrolliert, seine Kreatur muss auch getargetet werden mit -1/-1. Aber das ist ja Blödsinn. Das wäre ja ein totaler Bullshit-Drawback für eine Rare. Das wäre total dumm. Ja, also ganz klar, der Spieler, also praktisch der andere Spieler bekommt, oder eben Target Creature bekommt die -1/-1. Es ist egal, wem also diese Creature gehört. In Praxis wird das im Endeffekt immer so aussehen. Wir casten Dark Salvation, kriegen X Zombies. Eine Kreatur von unserem Gegner kriegt so viele -1/-1, so oft -1/-1 bis zum Ende vom Zug, wie viele Zombies wir auf unserer Seite vom Spielfeld haben. So wird das im Endeffekt in 99% der Fälle aussehen. Ich wüsste auch gar nicht, warum man das anders machen sollte. Vielleicht, Tree of Perdition. Den runterdrücken, irgendwie. Und dann tappen. Aber das kostet sehr viel Mana, um den runterzudrücken. Ja, stimmt. Aber egal, auf jeden Fall, nicht wert, es gibt keinen Grund, das irgendwie anders zu machen, finde ich. Jo. Aber bevor wir uns weiter noch dran verhaspeln, wieder typisch Removal, Grasp of Darkness, Ruinous Path und ja, das genau. War's. Im Sideboard haben wir dann noch ein paar interessante Sachen, zum Beispiel einen Dragonlord Silumgar. Ja, ist ein cooler Kerl, kriegt die beste Kreatur oder den besten Planeswalker vom Gegner, also vielleicht auch mal ein Emrakul oder so, wenn man Glück hat. Und 3x Distended Mindbender. Der ist nice. Ja, also ich glaube, wir müssen auch gar nicht darauf eingehen. Er ist einfach ein guter Buddy für das wenige Mana, was er wahrscheinlich kosten wird, und ein 2 Karten abwerfen für das wenige Mana. Ja, also da werden wir nachher bei den Emerge-Decks noch mehr drauf eingehen, aber es hat sich gezeigt, Emerge ist eine Mechanik, die es wert ist, benutzt zu werden. Ja, das sehen wir dann auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, das Deck ist nicht besonders erstaunlich, es sind Sachen, die man erwarten würde in so einem Deck. Es ist einfach nur etwas ausgefeilter und besser durchdacht, würde ich mal sagen, als so ein normales Zombie-Deck, was man sich mal so zusammenschustert. Jo. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Deck. Das ist auch eins, das nicht in den Top 8 vertreten war. Denn die Top 8 Decks heben wir uns natürlich für den Schluss auf, sonst wäre es ja nicht spannend. Aber an und für sich auch ein ganz cooles Deck, nämlich Naya Legendary. Und was man vorab zu diesem Deck sagen kann, Es spielt mit Thalias Lancers und so einer Art Legendary, ja, Toolbox. Ja, mach weiter. Ich höre dir zu. Okay, das mache ich natürlich sehr gerne. Also auch wenig überraschend vielleicht, nachdem wir schon Thalias Lancers haben. Es gibt natürlich Gisela und passt dazu gibt es natürlich auch Bruna. Flips können passieren und es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Außerdem haben wir viermal Oath of Nissa in dem Deck und das wird natürlich ausgenutzt. Wir haben eine Chandra, eine Nahiri als Planeswalker. Ja, theoretisch auch noch dreimal Nissa Vastwoodseer, aber da hilft Oath of Nissa natürlich nichts. An und für sich ist das, würde ich sagen, ein relativ Midrange-lastiges Deck. Hat schon eine ordentliche Menge an Top-End, aber es ist jetzt nicht wie so ein klassisches Control-Deck, das es versucht lang zu überleben. Wir haben auch ein paar günstigere, effiziente Kreaturen, eben Gisela. Wir haben viermal Sylvan Advocate, dreimal Tireless Tracker und die Toolbox von Thalias Lancers kann uns ein paar coole Sachen holen. Also natürlich Archangel Everson, wenig überraschend. Sigarda, Heron's Grace, was ja zum Beispiel vor dem Emrakul-Trigger beschützen kann, wie wir schon mal erwähnt haben, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt, weil man selber bekommt Hexproof und man kann da kein Target werden. Also von dem Mindslayer-Effekt wird man verschont. Genau. Dann haben wir Dragonlord Dromoka. Ja, nicht oft gesehen heutzutage, aber ein starker Effekt. Nämlich die Gegner können während unserem Turn keine Spells casten. Also kein Banned Company. Ja, und Mainphase Collected Company, das weiß jeder, das bringt den Kokospieler zum Weinen und das ist genau, was wir machen wollen. Oh, und keine Spellquelle. Stimmt. Auch das. Bringt trotzdem nichts. Wobei, das könnte zum Beispiel für die Toolbox das Primary Target sein, falls man gegen Band Company spielt. Mhm. Aber Dragonlord Dromoka kostet eben 6 Mana und bis dahin kann es eigentlich schon zu spät sein. Ja. Nett mitgedacht. Wahrscheinlich, ja, wie man sieht, 7-2 hat er gemacht. Ja. In der Ausführung hat es ein bisschen gehapert, würde ich sagen. Genau. Einmal Linvala the Preserver hatten wir vorhin auch schon bei Black-White Control. Ist halt sozusagen eine Art Late-Game-Absicherung gegen die etwas aggressiveren Decks. Und für 7 Mana haben wir dann auch nochmal was ganz Nettes. Nicht nur Bruna, sondern auch Dragonlord Ataka. Ja, und der ist einfach nur noch insane. Also der ist wirklich ein ziemlich guter Finisher für das Mana. Man kommt nämlich für 7 Mana einen 8-8 mit Fliegen Trample. Das ist schon richtig gut. Mhm. Noch dazu, wenn ein Spielfeld kommt, dann darf man 5 Schaden an Kreaturen oder Planeswalkern verteilen, wie man will. Also sehr gut gegen Liliana, weil die sehr wenig hat. Also man kann sie damit komplett wegbolten. Oder eben Kreaturen wegräumen, wie auch immer. Jo, also die Planeswalker-Klausel bei Dragonlord Ataka ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Denn wir haben eine ganze Menge Planeswalker in Standard, die einfach gut sind und gerne gespielt werden. Zum Beispiel Jace, Nissa, Liliana, Gideon, Chandra. Noch eine Nissa, Chandra, Obnixilis, Zorin. Also ja. Nahiri, ja. Also im Grunde genommen eigentlich fast immer ein Planeswalker-Target für den. Und wie gesagt, er selber ist einfach nur noch insane mit seinen 8-8 Flying Trample. Genau. Dann noch eine Karte, die mir persönlich unglaublich gut in diesem Deck gefällt, die mir auch bei dem Green-White-Token-Deck von dem Herrn, der die eine SCG Open letztens gewonnen hat, gut gefallen hat. Tragic Arrogance. Ja, das ist eine Karte aus Origins. Das ist auch, glaube ich, ein Story-Teil des Sets. Im Grunde genommen, jeder Spieler sucht sich praktisch ein Permanent aus. Wir suchen für jeden Spieler aus. For each player you choose. Wir suchen praktisch die Permanents aus. Also im Grunde genommen ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment und ein Planeswalker. Und alles andere muss geopfert werden. Ja. Also die Länder bleiben natürlich, aber alles andere wird geopfert. Ja, das ist cool. Also bei uns auch, muss man dazu sagen. Aber wir haben halt natürlich die Oberhand, indem wir die Gegner das aussuchen können. Also diese Karte ist so ein bisschen eine Referenz zu vergleichbaren Effekten von früher, nämlich beispielsweise Balance oder Cataclysm. Aber das hier macht es, ich sag mal, für Standard ein bisschen angenehmer. Und zur gleichen Zeit macht es aber auch ein bisschen hässlicher, weil eben wir aussuchen dürfen, was es ist und dadurch die Symmetrie von dem Ganzen gebrochen wird. Natürlich geben wir unserem Gegner das Schlechteste überhaupt, was er auf dem Board hat, und wir behalten das Beste. Und nachdem dieses Deck ja eh mit einer ganzen Menge an großen Kreaturen spielt, wird das nach Tragic Arrogance üblicherweise so aussehen, dass wir eine Kreatur haben, die uns in 2-3 Turns das Game gewinnt, und der Gegner hat nicht viel. Ein Token vielleicht. Ja, vielleicht kann er sein Always Watching noch behalten, aber ansonsten ist da nicht mehr viel drin. Ja, typisches Removal halt auch für Weiß. Also eben Tragic Arrogance, Stasis Snare, Declaration in Stone. Ja, gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Die Mana Base ist sehr interessant, würde ich mal sagen, aber das liegt auch daran, dass einfach so viele verschiedene Farben drin sind. Mhm. Da gehen wir, glaube ich, nicht genauer drauf ein. Nee, wir verlinken es sowieso, ihr könnt es selber sehen. Also ja, sehr breit gefächert. Genau, also ich sehe da jetzt auch nichts, was irgendwie besonders wäre. Ich meine, natürlich viele verschiedene Länder. Der Drei-Farben-Support ist einfach nicht umwerfend zurzeit in Standard. Deswegen muss man da so ein bisschen rumtricksen und auch Karten wie Evolving Wilds spielen, wo einen während der Fetchland-Phase wahrscheinlich jeder ausgelacht hätte. Ja. Oh, was ich im Sideboard sehe, Quarantine Field. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das ist eigentlich schon eine coole Karte. Kann man machen, aber ich finde, für Standard ist die schon echt teuer. Ja. Ja, schon, aber ich meine, so Karten wie Stasis Snare sind gut. Klar. Ein Oblivion Ring oder ähnliches, und Quarantine Field ist ja im Endeffekt fast wie ein Oblivion Ring, der auch mehrere Sachen auf einmal entfernen kann. Ja, also wie gesagt, ich finde, klar, netter Effekt und super Karte, aber ich finde sie einfach so teuer. Das so schnell ist man auch gar nicht. Beziehungsweise für das Mana, für das man Quarantine Field raushaut, haue ich lieber irgendwas anderes raus, wie eben eine Linvala, wenn wir schon am Verlieren sind. Das ist nicht verkehrt. Also ich glaube auch nicht, dass die allzu oft reinkommen wird, aber irgendwo wird sie bestimmt ihre Verwendung gefunden haben. Ja, da wird sie bestimmt was dabei gedacht haben. Also so einfach packt du die jetzt nicht rein. Oh, ich sehe einen Emrakul. Okay. Und einen Zurak. Das sind interessante Kreaturen, wahrscheinlich einfach, weil sie Legendary sind. Ja, er kann sie halt rausholen, wann er will. Zurak gibt einer Kreatur Haste, kann manchmal ganz nützlich sein, aber auch nicht allzu oft. Wenn er halt so einen kleinen Speedboost oder so braucht, und 4 Mana 5-4 ist von den Stats her echt gut. Ja, das auch. Auf jeden Fall. Emrakul in dem Deck, ich weiß es nicht. Er hat zwar ein paar Planeswalker und ein paar Enchantments, aber jetzt, ich meine, ich sehe keine Instants in dem Deck. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Länder, ja gut, er kriegt Evolving Wilds in den Friedhof. Und sonst ist es hauptsächlich Kreaturen. Also der Emrakul wird teuer. Und selbst wenn dieses Deck einigermaßen gut ins Late Game gehen kann, sobald du dir ein paar Sachen geholt hast mit deinen Thalia's Lancers, willst du das Game eigentlich schon gewonnen haben. Ja, also Emrakul ist in dem Fall entweder win more, oder ich habe absolut keine Ahnung mehr, was ich tun soll, und hole mir den jetzt einfach, weil sowieso schon vorbei ist. So kommt's mir auch ein bisschen vor, muss ich sagen. Also der eine Emrakul, klar, es ist jetzt nicht schlimm, es ist ein Sideboard-Slot, aber mir gefällt's nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, aber gut, 7-2, trotzdem gutes Ergebnis. Jo. Und ja, auch ein nettes Deck. Also immer noch nicht das Super Friends-Deck, nach dem ich Ausschau halte. Aber ich hoffe, da kommt noch was raus. Vielleicht. Vielleicht. Ja, für das nächste Deck werden wir eine Farbe los, aber gehen dafür eine ganze Menge Plätze nach oben. Das ist das Red-Green Ramp-Deck, das zum Beispiel von Reed Duke gespielt wurde. Ja, Green-Red ist jetzt das, auch eine neue Ramp-Farbe, also hat sich jetzt rausgebildet. Und dieses Deck ist relativ interessant. Also es ist ein Ramp-Deck, aber, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist nicht nur ein Ramp-Deck. Es ist nicht nur ein Ramp-Deck, ja. Es rampt sehr seltsam, zwar sehr konsistent, wenn man sich das mal so durch anschaut, vor allem mit 4x Nissa's Pilgrimage, ist einfach sehr gut. Ja. Oder Hedron Archive oder Hedron Crawler, aber zum Beispiel der wundert mich schon, der Hedron Crawler. Ja, ja, also, er rampt halt. Er rampt, ja. Ich weiß nicht, ob man dafür was Besseres hätte reinpacken können, aber... Das Problem ist im Endeffekt, dass es nicht so viele wirkliche Mana-Dogs in Standard gibt. Und da ist der Hedron-Crawler schon mit einer der besten. Ah, was ich auch noch sehe, wenn der Hedron-Crawler wegkommt, dann ist es ja Artefakt und Kreatur. Stimmt, das Emrakul. Auch. Und Delirium wollen wir ja. Ich meine, dieses Deck spielt 4-mal Vessel of Nascency, 2-mal Gather the Pack und 4-mal Grapple with the Past. Und eben Emrakul, Ishkana und so weiter. Ja. Delirium Payoff ist natürlich auch da, eben mit Ishkana, mit 4-mal Traverse, die Ulvenbolt, was man eben benutzen kann, um seine Finisher zu fetchen. Hauptsächlich Emrakul. Und... Ja, das ist eigentlich... Oh, Kozilek's Return, natürlich. Ja, klar. Bei so einem teuren Deck muss das Ding rein. Absolut. Also, das ist auch eine der Karten, die unglaublich gut war dieses Wochenende und die stellenweise Band Company richtig auseinandergenommen hat. Denn durch die... Ja gut, nee, dazu kommen wir erst, wenn wir dann das Emerge-Deck machen, weil da ist die Karte noch extremer als hier. Hier ist es halt cool, wenn man einen Emrakul oder einen Worldbreaker zum Beispiel castet, dass man dann den Flashback bekommt und allem 5 Schaden macht, die eigenen Kreaturen überleben, weil sie halt riesig sind. Die vom Gegner wahrscheinlich nicht. Ja. Was es auch noch spielt, in der Mana Base, oder das finde ich eigentlich ganz nett, Shrine of the Forsaken Gods, er will einfach diesen Eldrazi-Support auch noch mit drin haben. Klar, warum nicht? Jo, und er kann Hedron Crawler damit in Theorie schon Turn 1 spielen. Kann er das? Ja. Denn der ist ja auch colorless. Nee, Shrine of the Forsaken Gods ist mal Add to Mana darfst du nur... wenn man 7 oder mehr Länder hat, ja. Sorry. Ja, aber trotzdem, eine sehr gute Karte. Was ich auch noch sehe, der Draenor Temple, ja, wenn man den zum Beispiel in den Friedhof gepackt hat, man hat Delirium jetzt mit 5 Kartentypen, kann man sich den wieder rausholen, wenn man den ausreichend drin hat. Also Draenor Temple ist eine Karte, die sehr interessant ist und wirklich sehr viel, sag ich mal, Combo-Play ermöglicht. So absolut. Und dadurch, dass er halt eben auch diese Delirium-Enabler drin hat, kann er damit indirekt rampen. Ja, mehr oder weniger. Er schmeißt praktisch den Draenor Temple raus. Er will vielleicht gerade kein Delirium, sondern einfach nur rampen und holt sich dann das Land wieder raus. Genau. Ist richtig gut. Und auch gut durchdacht, ist auch im Top-8-Deck. Ja. Hat gut funktioniert. Und wenn man, wie gesagt, wenn man sich das anschaut, wir verlinken ja alles noch, wenn ihr die Links nicht sowieso schon gesehen habt. Ja, gut durchdacht, funktioniert. Wenn man sich das Sideboard anschaut, oh, ein Ulamog, war damals eigentlich so das beliebtere Ziel für Ramp. Ja, bevor es halt einfach Emrakul gab. Ja, also viele haben gedacht, ja, Emrakul, teuer, der Effekt ist doof und was weiß ich. Ulamog ist ein besseres Ramp-Ziel. Aber man darf nicht vergessen, Emrakul wird immer günstiger. Und für das Mana, also die Effekte, die er hat für das Mana, für das er wahrscheinlich rauskommen wird, ist sowas von over the curve. Ja, also, ich meine, die meisten Leute in diesem Tournament haben ihn für irgendwas zwischen, ja, 7 und 8 Mana gespielt, die meiste Zeit. Und für 7 bis 8 Mana eine 13-13, bei der du den Boardstate vom Gegner total zerstören darfst, ist eigentlich einfach nur absurd. Hat er nicht noch Flying Trample? Ja, das hat er auch noch ohne Schutz vor Instants. Ah ja, natürlich. Ja, also das für 8 Mana im Schnitt... Ich weiß nicht, warum der Ulamog besser sein soll. Ja. Ulamog ist halt im Endeffekt ein Spot-Removal, wenn man so will. Während Emrakul mehr direkten Einfluss auf auch was der Gegner in der Hand hat. Denn Ulamog entfernt nur Sachen auf dem Battlefield. Emrakul entfernt Sachen auf dem Battlefield und in der Hand. Und das ist schon nochmal ein bisschen besser, würde ich sagen. Ja. Und, wie gesagt, er ist ein Ticken dicker als Ulamog. Oh ja. Wenn man mit dem noch angreifen will, was man so tun sollte. Ja, eine andere Karte, die ganz nett ist, ist vielleicht Shaman of Forgotten Ways. Oh ja, den habe ich auch in einem anderen Deck gesehen. Den habe ich komplett vergessen, dass es den überhaupt gibt. Mhm. Nochmal, vielleicht um in Erinnerung zu bringen, das ist einer aus Dragons. Für 3 Mana, 2/3. Man darf ihn tappen für 2 Mana einer beliebigen Farbe in irgendeiner Kombination. Man darf die zwar nur für Kreaturen-Spells ausgeben, aber wir sind ein Ramp-Deck. Wir rampen sowieso auf Kreaturen, von daher. Was ist denn das? Formidable. Formidable. Für 11 Mana, 2 davon grün, tappt man ihn. Und das Life-Total von jedem Gegner wird die Anzahl an Kreaturen, die er kontrolliert. Each player's life. Also von uns ja, auch. Aber, uns auch. Ja, okay. Wenn er gerade nur noch eins auf dem Board hat, dann sieht es ganz schön böse aus. Nach einem Emrakul-Turn Shaman of Forgotten Ways aktivieren mit Formidable, was hier aktiv ist, weil wir einen Emrakul auf dem Feld haben. Den Gegner dann auf, keine Ahnung, weniger als 13 Leben auf jeden Fall runterbringen und dann mit Emrakul reinswingen, ist halt einfach GG. Ja. Auf jeden Fall. Ist aber nur ein Sideboard. Das ist wahrscheinlich einfach nur, falls man unbedingt damit jetzt gewinnen muss. Jo. Weil es sonst keinen anderen Weg gibt. Ja, das war Red-Green Ramp. Vor den Emerge-Decks haben wir jetzt noch einen weiteren Decktypen, der auch sehr, sehr beliebt war und ordentlich Arbeit geleistet hat, und das ist Black-Green Delirium. Der beste Finish von diesem Deck war Top 4 tatsächlich mit Samuel Pardy. Ja, und also man kann da wieder nicht viel dazu sagen. Wir haben Black-Green Delirium schon angeschaut, wir haben das in den SCG Opens teilweise gesehen. Üblichen Verdächtigen dafür eben Damp Protector, Grimflayer, natürlich Ishkana, Emrakul, weil es ja am besten mit Delirium spielt eigentlich. Ja. Tireless Tracker, Sylvan Advocate und Nissa Vastlucia einfach als gute Value Drops. Das ja. War's auch schon mit den Kreaturen. Also nichts, was wir nicht kennen würden. Solide Creature Base auf jeden Fall. Genau. Genauso mit den Spells. Gut, viermal Liliana. Also der will es wirklich drauf ankommen lassen mit der. Murder, Ruinous Path, Languish, Ultimate Price, Grasp. Also purer Removal, also absoluter Hate gegenüber das Board des Gegners. Mhm. Noch Traverse the Urban Vault, natürlich mit Delirium kann man sich Emrakul rausholen oder ja. Was auch immer. Ja, dann hat er natürlich noch Hissing Quagmire, was für die Farbkombination einfach top ist. Ja. Also das ist eine richtig gute Karte. Ja klar, ich meine, im Late Game sagt das, zahl 3 Mana, opfern Land, töte den gegnerischen Emrakul. Ja. Kann man machen. Decent. Kann man machen. Ja, also ich war ja echt überrascht bei diesem Deck, dass es viel mit Delirium spielt, aber gar nicht so viele Enabler hat. Also es verlässt sich wirklich sehr stark darauf, dass es früh mit diesem Grimflayer durchkommt und auf die Liliana minus 2, um wirklich den Graveyard zu füllen. Ja, also man muss überlegen, das sind ja 8 Karten, also 4-mal Grimflayer, 4-mal Liliana. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man einen von denen sehr bald zieht. Und das sind günstige Karten, also dass sie auch sehr bald aufs Board kommen. Ja, also unwahrscheinlich ist es definitiv nicht. Nur, ich fand es ein bisschen amüsant, dass das halt sozusagen das Delirium-thematische Deck ist, aber das Ramp-thematische Deck mehr Delirium-Enabler spielt. Das ist ja. Eigentlich schon lustig. Ja, also da sieht man mal, das ist schon teilweise komisch, was Pros in ihren Köpfen drin haben an Decks. Und wie gesagt, also es gibt ihnen recht, weil die, wenn die so weit kommen. Absolut. So einfach ist das. Ja, Sideboard ist tatsächlich in diesem Deck, glaube ich, mehr erwähnenswert als üblich, denn da ist eine Menge Zeug drin. Also wir haben auch wieder so ein paar übliche Verdächtige. Ein Deadweight, 2 Duress, einmal Virulent Plague, einmal Infinite Obliteration, 2 Transgress the Mind, 2 Kalitas, ein Languish. Aber jetzt wird's spannend. Erstmal ein Conclave Naturalists als das Artifact und Enchantment Removal der Wahl. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht so hundertprozentig, warum er gerade diese Karte da verwendet hat. Ich meine, 5 Mana 4-4 ist okay, aber viele von den Enchantments, die man später sieht, oder auch von den Artefakten, kommen eigentlich relativ früh ins Spiel, zumindest die, die, ich sag mal, wichtig sind für ihre Decks. Warum kommt er dann mit einem 5-Mana-Artefakt- und Enchantment-Removal, selbst wenn es eine Kreatur ist? Ja, also das verstehe ich auch nicht. Da würde ein Naturalize genauso gute Arbeit leisten, ist wesentlich günstiger. Oder eben andere Sachen, aber ja, also, ich kann mir auch vorstellen, dass er das gar nicht mal so oft reingebordet hat. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Viele Enchantments haben wir ja nicht gesehen. Artefakte auch nicht allzu viele. Ich glaube, so ein bisschen, was er sich dabei gedacht haben könnte, ist, dass er gesehen hat, dass Standard jetzt ziemlich langsam wird. Ich meine, auch die Band Company Decks sind ja so ein Stückchen, ich sag mal, langsamer geworden und mehr aufs spätere Spiel ausgelegt. Und er hat sich vielleicht gedacht, dass dieser 4-4 Body ihm dann doch genug wert ist, dass er diese teurere Version dann spielt, weil das Enchantment von den Gegnern dann nicht schnell genug, sag ich mal, seine Value rausholt. Ja, also wir wissen nicht, was er sich dabei gedacht hat. Und ich würde sagen, wir belassen es auch dabei, wir müssen den Kopf dabei zerbrechen. Bevor wir zu der Combo kommen, die erwähnenswert ist, der Guildleaf Winnower ist, finde ich mal, gar nicht mal so doof. Denn wir sehen sehr viele Kreaturen, eben mit 2-3 oder 3-2 oder allgemein einfach nicht gleichen Stats. Ja. Und die würden damit verschwinden. Ist an sich dann noch ein recht passabler Buddy. 5 Mana, 4-3 mit Menace. Auch ganz gut. Mhm. Aber ja, damit kann man sehr viele Threats einfach wegräumen. Ja, jetzt wenn ich mehr drüber nachdenke, wenn er das Ding spielt, dann macht es auf einmal auch mehr Sinn, dass er die Naturalists spielt. Wieso das? Beide sind im Endeffekt Removal auf einem etwas größeren Stecken. Ach so, ja, ja. Wüsste zwar nicht, wann er das boarden sollte, weil es gibt, keine Ahnung, also bevor ich ein Guildleaf Winnower spiele für 5 Mana, mache ich lieber einen Ultimate Prize und einen Murder und hau damit 2 Kreaturen weg. Also so an sich gesehen. Ja, das ist halt, also Conclave Naturalists und Guildleaf Winnower, das sind halt so eine Sache, ich glaube, wir haben eigentlich Zeit, um da ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Nämlich, die sind weniger Mana-effizient. Klar, die Dinger kosten 5 Mana und sie machen was auch ein 2-Mana-Spell machen könnte. Aber sie haben halt noch eine Kreatur dabei und sind deswegen auch gewissermaßen 2 Dinge in einem. Eine Kreatur und ein Effekt für eine Karte. Und wenn er in Spiele geht, die länger dauern, wo Card Advantage wichtiger wird als Mana-Effizienz, allein dadurch eben, dass man irgendwann eine ganze Menge Länder auf dem Feld hat, umso wertvoller werden solche Karten, die dann eben halt karteneffizient und nicht Mana-effizient sind, weil irgendwann hat man das Mana einfach. Ja, gut, wenn man so drüber nachdenkt, das stimmt schon. Trotzdem ist das eher ein Deck, was erstaunlicherweise bis, ich sag mal, es ist zwar ein Midrange-Deck, es ist aber trotzdem schneller als eben ein Control-Deck. Und da weiß ich nicht, ob die Zeit reicht, um die zu spielen. Aber ich verstehe schon, was du damit sagst. Aber keine Ahnung. Vielleicht, wenn man sich mal die Spiele von ihm anschaut, sieht man, ob er das gemacht hat. Aber die Combo, die erwähnenswert ist, im Sideboard, die kennen wir doch. Ein alter Freund von mir, will ich sagen. Ja, Dark Petition Seasons Past. Der gute alte Cycle, eben aus Tutor und ich mache das nochmal. Wir haben darüber ein bisschen gequatscht, warum er das drin hat oder warum er das reinboarden sollte. Du hast gemeint, wie ich schon gesagt habe, das Deck ist ja ein bisschen schneller als ein Control-Deck, also eher so ein schnelleres Midrange-Deck. Sollte er auf ein Deck treffen, das ihn fast schon zwingt, ins Late-Game zu gehen, wäre das die optimalere Lösung. Ja, zum Beispiel sowas wie Black-White Control. Ja, also wenn Black-White Control ihn nicht sowieso bis dahin komplett vernichtet hat. Ja, ich glaube, er hat sogar auch tatsächlich gegen Lukas Blochon gespielt und dementsprechend natürlich verloren. Ja. Warte, wenn ich mich recht erinnere, also der Run von Lukas Blochon in den Top 8 war absolut verrückt. Er hat 2 Games verloren im Viertelfinale, hat dann 3 Games in Folge gewonnen, hat dann im Halbfinale wieder 3 Games in Folge gewonnen und dann im Finale hat er auch wieder 3 Games in Folge gewonnen. Der Typ ist ja insane. Er hat 9 Spiele in Folge gewonnen mit seinem Black-White Control Deck. Ja. Dazu ist noch zu erwähnen, Liliana ist ziemlich teuer geworden seit der Pro Tour. Ja. Also eine Liliana kriegt man jetzt, glaube ich, nicht mehr unter 30 Euro. Mhm. Wir können ja mal kurz nachschauen. Ich meine, wir haben ja Zeit. Ja. Liliana, The Last Hope. Wir müssen ja nicht hetzen. 30 Euro für eine Liliana. Klick mal drauf, das sind ja meistens immer nur die günstigen, die keiner haben will. Ja. Ja, die startet bei 30 Euro und die steigt richtig böse. Ja. Tendenz steigend. Also, falls ihr noch keine habt und viel Standard spielt und was mit Schwarz spielen wollt, dann kauft sie am besten vor einer Woche. Ja, gut gesagt, ja. Emrakul ist auch enorm teuer geworden. Mhm. Also ich habe glücklicherweise eine Promokarte von Emrakul. Der ist, glaube ich, 40 Euro wert oder so. Und das ist ja, ja einfach nur insane. Wer zahlt denn so viel für Karten? Also ich will da nichts sagen, aber meine Promo Ishkala ist auch hochgegangen. Ja, auf wie viel? 15? Ah, die dürfte auch schon ein bisschen sein. Nicht mal. Die bist irgendwie auf 12 oder so sein. Ja. Mal schauen, Ishkala. Ja, startet bei 11 Euro. Ja, ist trotzdem okay. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss noch zu den Emerge-Decks, aber ein bisschen müssen wir euch noch an der Leine halten, wenn wir so wollen. Wir fangen erstmal an mit einem tatsächlichen Emerge-Deck, nämlich 4-Color Emerge. Ja, viele würden jetzt denken, 4-Color, sind wir jetzt irgendwie wieder im Karns-Block zurück? Gibt's Fetchländer? Nein, gibt's nicht. Dafür eben sehr viele nette Emerge-Kreaturen, die auch sehr gut mit Kozilex Return arbeiten. Absolut. Absolut. Eben auch durch Emerge. Und ein guter Bekannter, der Elder Deep Fiend. Ja, also der ist ja im Endeffekt die Emerge-Kreatur schlechthin. Eben durch Flash und Emerge. Ja. Und tappe 4 Target Permanents, wenn das Ding gecastet wird. Also wir hatten ja bei den Previews schon gesagt, dass diese Karte durch die Kombination von Flash und Emerge und mit dem Effekt noch wahrscheinlich sehr, sehr gut sein wird. Aber ich glaube, selbst wir hatten nicht vermutet, wie extrem vielseitig und stark diese Kreatur einfach sein würde. Ja, eben auch noch in Kombination mit Kozilex Return. Dadurch, dass die 8 CMC hat, löst Kozilex Return aus. Und das kann richtig böse wehtun. Das tut auch einfach böse weh. Also, ich meine, es ist vor allem die Vielseitigkeit von diesem Tap-Effekt einfach. Du kannst in der Upkeep Kreaturen tappen, damit der Gegner nicht angreifen kann. Du kannst in der Upkeep Länder tappen, damit er nichts casten kann. Du kannst das Ding Pre-Combat reinflashen, um einige Kreaturen zu tappen und dann auch einen großen Blocker zu haben. Und es ist so unglaublich vielseitig einfach nur. Ja, und eben dann noch 5-6 Buddy für, sag ich mal, 5 Mana vielleicht? Ja, wenn überhaupt. 4-5 Mana ist es einfach nur insane, wirklich. Ja. Ich meine, wir können uns ja an der Stelle mal anschauen, was er dafür so opfern will. Und ja, Prized Amalgam und Haunted Dead. Wenig, ja doch, vielleicht ein bisschen überraschend, aber wir kennen es ja schon aus dem Zombie-Deck, diese beiden Karten kommen wieder und wenn man die dann bequem für einen Elder Deep Fiend opfern kann, dann ist das natürlich umso besser. Ja, vor allem der Haunted Dead eben mit 4 CMC, dann kostet der Elder Deep Fiend halt nur noch 3. Jo. Und das ist dann noch 3 Mana für sowas, das ist dann wirklich nur noch verrückt. Oh ja. Vor allem so ein bisschen Discard-Synergy ist ja auch drin in dem Deck, eben das ist wieder eine andere kreative Art und Weise, den Friedhof vollzukriegen. Es gibt einmal Delirium Payoff mit Traverse the Ulven Vault. Ist jetzt nicht so viel, aber wir wollen unsere Kozilex Returns ja hauptsächlich wirklich in den Friedhof reinbringen. Wenn wir uns mal die Mana Base anschauen, da ist mit Rot echt nicht so viel los. Nämlich in anderen Worten überhaupt nichts. Es gibt kein rotes Mana in diesem Deck. Und das bedeutet, dass der einzige Weg, wie wir Kozilex Return casten können, ist, wenn das Ding schon im Friedhof ist und wir einen Elder Deep Fiend raushauen. Ja, also viele würden wahrscheinlich jetzt aufschreien, wenn wir das jetzt vorgeschlagen hätten, dann sagen so, was soll das? Das ist ja total inkonsistent, da muss das Ding ja irgendwie reinkommen und was ist, wenn es nicht klappt und man bleibt auf Kozilex Return hängen? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, bevor ich das Deck gesehen habe. Ja. Aber allein schon durch Gather the Pack, Grapple with the Past, eben Haunted Dead, wenn man den wiederholen will, Jacerin's Prodigy, ein sehr guter Looter, kriegt man den einfach locker in den Friedhof. Und natürlich Noose Constrictor. Oh, ja. Und dieser Noose Constrictor ist, wir haben es ja schon gesagt, einfach absoluter Wahnsinn. Er blockt einen Spellqueller, er ist ein Madness- und Delirium-Outlet. Er macht so viel nehmen wir mal so an, wenig. Jetzt wart mal ab. Nehmen wir an, wir haben den Noose Constrictor Turn 2 gespielt. Wir sind jetzt warte, jetzt muss ich kurz ausrechnen. Turn 5. Ja. Der Gegner greift uns an. Oder was weiß ich, wir greifen mit dem an. Und der Gegner denkt sich, was soll das denn jetzt? Okay, dann blocke ich mal mit was ganz Dickem. Ja, dann kann er so viel discarden oder zählt die Karten auf der Hand. Okay, er kann gar nicht so viel discarden, ich block einfach. So, dann discarden wir einfach mal, sage ich mal, 2 Kozilex Returns. machen ihn dicker und auf einmal kommt ein Elder Deep Fiend reingeflasht. Bam. Oh shit. Und tschüss. Ja, das ist. Das ist zwar ein absoluter Overkill, aber Gruselix Return macht ja auch nur in Anführungsstrichen 5 Schaden. Das heißt, alles, was dicker ist als 5, stirbt definitiv dran. Ja. Was war Ulamog? Eine 10-10? 10-10, ja. Nee, 12-12, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Oder 11-11, weiß ich nicht mehr. Also klar, die sterben jetzt nicht, die Eldrazi-Titanen, aber das sind, glaube ich, nicht die Ziele dafür. Das ist wohl wahr. Ja. Alles andere stirbt einfach. Das ist schon, ja. Einfach verrückt, dieses Deck. Ja. Und schön gemacht. Gefällt mir auch echt gut. Also, For Color Emerge, jetzt so bei ein bisschen näherem Nachdenken drüber, ist vielleicht nicht der 100% perfekte Deckname, nachdem Kozilex Return ja einfach nur im Friedhof landen und dann geflashbackt werden will. Aber, ja, cooles Deck auf jeden Fall. Yep. Sollen wir uns das Sideboard noch anschauen? Was gibt's denn da? Gut, der Distant, was? Im Sideboard ein Mountain. Oh mein Gott. Ja, falls man diesen Kozilex Return irgendwie doch casten will. Oh, das ist so schön. Oder das... Hat er es wirklich getan? Er hat es getan. Und er hat es gut getan. Oh, Jesus. Naja, ansonsten das Standard Mindbender. Klar, wieder ein Emerge. Ansonsten typische Kandidaten wieder. Ja, Languish, Dragonlord Silumgar, Nissa, Ultimate Prize Duress. Und das war's. Jetzt kommen wir doch dann endlich nach bisschen längerem Warten zu dem Highlight des heutigen Abends. Ein weiteres Emerge-Deck, das aber vielleicht eher den Namen Turbo Emrakul verdient hätte. Nämlich, hier heißt es Teamer Emerge von Owen Turtenwald, dem Zweitplatzierten und Player of the Year. Genau. Wenn wir uns das Deck anschauen, sehe ich wieder Sachen, wo ich mir normalerweise denken würde, was soll denn das? Warum ist das drin? Aber es ist ein Pro-Spieler, der weiß besser als ich. Was er da tut. Und was ich meine, ist halt sowas wie ein Ratchet Griff. Klar, das ist eine gute Karte, vom Value her, aber ich würde meinen, für Constructed absolut ungeeignet. Oder sowas wie ein Pilgrim's Eye. Auch sehr komisch, dass das überhaupt drin ist. Ja. Und trotzdem, es ist drin. Denn ein Pilgrim's Eye ist eine Artefakt-Kreatur. Also Doppeltrigger für Emrakul, ja, zum Beispiel. Und es rampt uns, dadurch, dass es uns ein Basic Land raussucht. Und es kostet 3 Mana und ist eigentlich was wir fast nur für den ETB-Effekt spielen. Das heißt, das Ding kann man bequem für irgendwas mit Emerge opfern. Wie gesagt, es enabled Delirium. Wir haben auch noch deutlich mehr, was Delirium enabled. Auch wieder 4-mal Gather the Pack, 4-mal Grapple with the Past und sogar 4-mal Vessel of Nascency. Ja, also das haben wir vorhin ja auch schon gesehen bei einem Delirium-Deck. Einfach ein Top-Delirium-Enabler. Aber was ich auch noch sehe, Kozilex Return, natürlich. Ja klar, 4-mal. Also warum sollte man das nicht machen? Chandra ist auch noch drin, falls man unbedingt diesen Beatdown haben will, von 6 Schaden jede Runde. Und halt als, ich sag mal, Token-Planeswalker für den billigeren Emrakul, auch so ein bisschen. Oh ja, das stimmt. Ja, ansonsten, oh, Corrupted Gravestone. Das ist auch sehr interessant, dass er das spielt. Ja, sag ich mal, interessanter Ramp. Würde ich nicht unbedingt nehmen, aber er ist Zweiter geworden, deswegen hinterfrage ich das jetzt mal erst. Also ich finde es auch ein bisschen überraschend, aber ja gut, wenn man so drüber nachdenkt. Im Grunde genommen ein Mana-Rock für 2 Mana, der 1 macht, ist doch eigentlich ganz okay. Man spielt ja sowieso mit dem Friedhof und man kriegt da eh die Farbe raus, die man haben will. Absolut. Und im Endeffekt, das Ziel von dem Deck ist es ja nicht unbedingt, viel, viel Mana zu machen, sondern eher die Sachen, die man casten will, günstiger zu kriegen. Denn eben, wir haben ja den Emrakul, den man günstiger machen will. Und ich habe das Ding nicht umsonst als Turbo Emrakul bezeichnet. Der Hauptgameplan ist wirklich Graveyard voll machen, hoffentlich irgendwie mal was mit Kozilex Return weghauen und dann diesen einen Emrakul spielen und wenn man will und kann, ihn sogar mehrmals hintereinander kriegen. Ja, denn der ist nämlich 3-mal im Deck. Und das ist auch aus einem sehr guten Grund 3-mal im Deck. Man kann ihn nämlich einfach eben in den Friedhof packen, selber, weil man hat ja genug von dem, und ihn casten, dann holt man sich mit Grapple with the Past den nochmal raus, castet ihn nochmal, bekommt schon wieder den Cast-Trigger von ihm. Klar, der andere Emrakul verschwindet, aber ist ja wurscht. Wir kriegen wieder den Cast-Trigger. Und das kann ziemlich mit dem Board des Gegners halt rumficken, um das mal so zu sagen. Durchaus. Was noch interessant zu bemerken ist, besonders viel Blue haben wir nicht im Main Deck. Im Endeffekt eigentlich nur die Emerge-Kreaturen halt. Ratchet Griff eben einmal, dreimal Elder Deep Fiend, wenig überraschend. Und das meiste Blue ist wirklich im Sideboard. Also wir haben da so Geschichten wie Dispel und Invasive Surgery. Natürlich Jace Vryn's Prodigy auch im Sideboard. Wenn man schon Blau spielt, dann richtig nimmt man den halt auch mit. Es ist leider einfach so. Oh, was mir auch gerade auffällt, klar, wieder Shaman of the Forgotten Ways, hatten wir ja vorhin schon, dass ich den fast vergessen hatte. Aber Summary Dismissal. Oh ja. Das ist auch eigentlich ziemlich cool. Einfach für das Mana sagen, nein. Genau. Du kombost gerade? Nein. Du castest Emrakul? Nein. Richtig. Dein Cast-Trigger werden natürlich auch aufgehalten. Und eine Sache, die tatsächlich sehr smart war und die ich gerne im dritten Game vom Finale gesehen hätte, die aber leider nicht passiert ist. Er hat tatsächlich Infinite Obliteration Protection im Sideboard gehabt, nämlich eine Kopie von Coax from the Blind Eternities. Für die es vergessen haben, bei dieser Karte darf man eine Eldrazi-Karte, die man besitzt, von außerhalb des Games, also in Tournament-Games, aus dem Sideboard nehmen und sie auf die Hand packen. Auf die Hand packen, genau. Das heißt, er hat in Game 3 einen Emrakul rausgebordet, um sich vor Infinite Obliteration zu schützen, weil er gefühlt hat, dass es kommen würde. Und er hatte in dem Game sogar Coax from the Blind Eternities auf der Hand. Ja. Aber er hat es einfach nicht casten können. Vor allem das Fiese ist, wieder Spoilerwarnung? Spoilerwarnung? Ja? Okay, für die nächsten 30 Sekunden nicht zuhören, ich mach das ganz schnell. Spoiler ab jetzt. Die Sache war die, er hat seine Emrakul, seine beiden, gezogen. Das heißt, er hatte beide auf der Hand, was sehr schlecht ist, weil man will höchstens nur einen auf der Hand und man will den gar nicht sofort auf der Hand haben. Dann kam Infinite Obliteration, hat ihm einfach beide aus der Hand weggesnackt. Das heißt, er hat zwei Handkarten verloren, sein Win Condition hat er verloren und er wurde einfach am Ende komplett vernichtet, weil er einfach nicht dazu gekommen ist, Coax from Blind Eternities zu casten. Ja. Spoiler Ende. Genau. Ja. So. Aber das war im Endeffekt das Deck von Owen Turtenwald. Also sehr cool gemacht und meiner Ansicht nach eigentlich mit das kreativste Deck bei der ganzen Pro Tour, weil es eben doch eine ganze Menge verschiedene Sachen in dem Deck vereint und es trotzdem dazu führt, dass es sehr effizient funktioniert. Ja, also wie gesagt, zweiter Platz ist richtig gut. Es war einfach nur ein bisschen unglücklich, wie er gegen White Black Control gespielt hat. Ja. Hätte besser ausgehen können, natürlich, aber mein Gott. Ja, und das war's eigentlich schon von der Pro Tour Sydney. Ja, das war eine schöne Pro Tour. Also durchaus. Viele Überraschungen. Ich habe viel mehr Band Company erwartet zum Beispiel. Viele Sachen, die man überhaupt nicht gesehen hat. Eben ein Super Friends Deck, was mir fehlt. Ein Eldritch Evolution. Hast du jemals ein Eldritch Evolution in einem Standard Deck gesehen heute? Oder nein. Überhaupt? Nein, stimmt. Wochen? Also das überrascht mich auch. Wer weiß, vielleicht sind da einfach nicht so ganz die Kreaturen in Standard gerade da. Oder die Kreaturen können anders besser benutzt werden als mit dem Eldritch Evolution. Weil die Sache ist im Endeffekt die, Eldritch Evolution will, dass du so ein bisschen, ich sag mal, Midrange-haft spielst und eher so einen Toolbox-mäßigen Approach nimmst. Und wir hatten zwar in Naya Legendary so ein bisschen Toolbox drinnen, aber es gibt zurzeit in Standard, außer wenn man sein Deck wirklich, ich sag mal, merkwürdig baut, nicht so viele, ja, Lösungen auf Kreaturen drauf. Und außerdem muss man bedenken, man hat ja die CMC-Limitierung, das heißt, man kann auch nicht einfach irgendwas aus dem Deck holen. Ja, das ist auch so eine Sache. Was auch zum Beispiel gefehlt hat, hat Vargas gespielt, Tamio. Mhm. Da haben wir uns zum Beispiel schon wieder geirrt. Also wieder genau umgekehrt. Es ist eigentlich, das ist durchs ganze Internet geschallt. Tamio ist komplett sick. Liliana ist überhaupt nicht spielbar. Genau das Umgekehrte ist jetzt eingetreten. Ja. Denn Tamio ist zwar stark, und Tamio ist einfach stark für das Mana, aber sie kostet eben drei verschiedene Mana. Das limitiert einen schon ziemlich stark im Early Game. Definitiv. Wenn man nicht unbedingt einen Oath of Nissa draußen hat. Dann, braucht sie Kreaturen, damit sie funktioniert. Also klar, sie kann sich zwar pumpen, weil es dran steht up to two creatures, aber trotzdem braucht sie Kreaturen, damit der Effekt überhaupt Wirkung zeigt. Und für die vier Mana macht man was anderes. Das ist schon wahr. Dazu sei aber gesagt, Tamio hat tatsächlich eben für Luis Scott Vargas ein Game gewonnen. Und zwar mit dem absoluten Flavor-Win überhaupt. Der wäre? Sie hat einen Emrakul getappt mit ihrer Minus-Ability, was es Luis Scott Vargas erlaubt hat, für zwei Turns mit seinen Kreaturen durchzuswingen und zu gewinnen. Oh, das ist smart. Der Emrakul wurde ausgeschaltet von Tamio. Ja. Wer hätte das gedacht? Eingesperrt, nicht im Mond, sondern auf dem Kampffeld. Yep. Aber ja, hiermit würde ich mal sagen, beenden wir einfach mal die heutige Folge. Jo. Ja. Wir müssen, kleines Announcement. Du bist nächste Zeit etwas öfter weg. Ja. Ist ja unterwegs. Das heißt, wir werden uns noch überlegen, wie wir die Folgen machen. Du bist auch einmal ganze zwei Wochen weg. Deswegen muss ich mir vor allem überlegen, wie ich die Folgen machen soll. Mhm. Ob ich sie alleine mache, was wahrscheinlich ein bisschen langweiliger wird, oder ich mir Leute ranhole. Aber dafür will ich dann aber auch nicht irgendwelche Leute, weil das soll ja ein gewisses Niveau behalten. Ja, wir versuchen eine Illusion von Niveau aufrechtzuerhalten. Ja, so könnte man das auch nennen. Ja, also ich beziehungsweise wir überlegen uns irgendwas dazu. Wir werden die Folgen auf keinen Fall ausfallen lassen. Notfall, keine Ahnung, zocke ich einfach auf Magic Online und nehme das auf. Keine Ahnung. Ja, irgendwas raushauen. Also wir lassen euch nicht im Stich. Ihr kriegt eure wöchentliche Magic-Portion auf Deutsch. Jo. Aber ja, wir beenden jetzt einfach die Folge. Ich will nach Hause. Ja gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.